Beim Heurigen. Beim Heurigen. Beim Heurigen. Als Heurigen bezeichnet man eine gemütliche Buschenschank, wo der junge Wein zu Hause ist. Ein traditionell durch einen Föhrenbuschen gekennzeichnetes Lokal, in dem der Heurige, also der neue Wein, ausgeschenkt wird. Gewöhnlicherweise trinkt man beim Heurigen einen gespritzten. Also ein Achtelliter Wein mit einem Achtelliter Sodawasser verdünnt, auch Spritzer oder Spritzi in der Verniedlichungsform genannt. Oder man trinkt ein Achterl pur. Achterl bitte. Rot oder weiß? Sligowitz natürlich. Sliwowitz? Oder wie der Wiener sagt, Sligowitz? Wird allerdings beim Heurigen eher selten serviert. Allerdings kann man je nach Jahreszeit noch wählen zwischen einem Sturm, einen in Gärung übergegangenen Traubensaft, der nicht nur sehr gut, sondern auch sehr verdauungsfördernd ist. Oder einen staubigen. Einem Getränk, das bei der Gärung zum Wein nach dem Sturm entsteht. Oder aber man befindet sich sowieso bei einem Mostheurigen. Unter Most versteht man zumeist einen alkoholischen Obstsaft. Regional kann aber auch ein unvergorener Obstsaft damit gemeint sein. Grundsätzlich sollte man danach trachten, sich nicht mit einem Darmreißer, also einem sauren Wein oder einem Heckenkläscher, einem Wein von minderwertiger Qualität einzutrankeln. Also sich zu alkoholisieren. Denn derartiges Gschloder, gemeint sind damit Getränke, die nicht allzu perfekt munden, treibt und zwingt allzu dringend dazu, die Häuseln, also die Toiletten aufzusuchen. Was für Zugereiste zu neuerlichen Schwierigkeiten und Missverständnissen führen kann. Sagen Sie, guter Herr, wo kann ich denn hier kurz austreten? Was? Ich müsste dringend... Was wollen's? Nun, ein Geschäft erledigen. Ach so, bischen. Hä? Wiescherln. Brunzen muss. Brunzen? Mit Pischen, Wiescherln und Brunzen ist schlicht und einfach Urinieren gemeint. Ach so. Jo. Nun also. Ein brader Weg. Tust du einmal durch die Leute wutzeln? Hä? Der Eingeborene meint, dass es ein weiter Weg zur Toilette sei. Der Zugereiste möge sich vorerst durch die Menschenmenge drängen. Dann verzupfst du da hinter dem Standl, über die Schremsen, über Habsnuss und noch einen dritten Baum holst du links. Der Eingeborene meint, dass der Gast sich hinter dem Verkaufsstand um die Ecke wenden soll. Und sich dann nach dem dritten Baum links halten möge. Ja, Baum, genau. Ja, Baum, genau. Aber natürlich, man kann natürlich auch da mitten zwischen die Leute. Der Eingeborene ist nun hörbar erschüttert und fragt den Zugereisten entrüstet, wo er denn glaube zu sein. Aber was glaubst du, wo du da bist, du Allee-Brunzer, du? Mit Alleebrunzer ist ein Mann gemeint, der seine Notdurft vorzugsweise im Freien verrichtet.